Lyrik galt lange als die Krönung der Literatur, als kunstvollste Form der Literatur und wurde höher angesehen als Epik oder Dramatik. Wahrscheinlich ist sie die älteste Form der Literatur und auf jeden Fall wurde sie zunächst gesungen, im alten Griechenland begleitet von einer Lyra, einer Leier, daher der Name. In Gedichten wird etwas in hohem Maße verdichtet, auf den Punkt gebracht und früher typischerweise durch eine Reimform einprägsam gestaltet. Zwingend sind Reime für Lyrik schon lange nicht mehr, aber Rhythmus spielt noch immer eine entscheidende Rolle. Gleichwohl fristet Lyrik eher ein Schattendasein in der Literatur. Zu Unrecht, so will diese lange Nacht ihnen beweisen. Thomas Tranströmer hat als Lyriker Epoche gemacht. Er hat in einer Zeit Gedichte geschrieben, in der das alles andere als modern war und hat dabei viele Traditionslinien der Lyrik aufgegriffen, etwa Naturlyrik, und sich auf eine besondere Weise zu eigen gemacht. Unprätentiös, unpathetisch, aus seiner Alltagssprache heraus, aber doch kunstvoll und inhaltlich, ohne jeden Zweifel, auf das Existenzielle zielend. Damit hat er für Aufsehen gesorgt und ist ein großer Anreger für Autorinnen und Autoren in vielen anderen Sprachen geworden. Was gar nicht so einfach ist, denn Gedichte entwickeln nicht so leicht ein Leben in einer anderen Sprache. Bestätigt worden ist diese Bedeutung durch die Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis 2011. 2015 ist Thomas Tranströmer gestorben. Am 15. April wäre sein 95. Geburtstag gewesen. Hören Sie Keine Angst vor Gedichten. Die lange Nacht über Thomas Tranströmer von Burkhard Reinhardt. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. In den ersten Stunden des Tages kann das Bewusstsein die Welt umfassen, wie die Hand einen sonnenwarmen Stein ergreift. Der schwedische Schriftsteller Thomas Tranströmer. Die Steine, die wir geworfen, höre ich fallen, glasklar durch die Jahre. Im Tal fliegen die verworrenen Handlungen des Augenblicks schreiend von Wipfel zu Wipfel, verstummen in Luft, dünner als die des Jetzt, gleiten wie Schwalben von Gipfel zu Gipfel, bis sie die äußersten Plateaus erreicht haben, längst der Grenze des Seins. Dort fallen all unsere Taten glasklar auf keinen anderen Boden als uns selbst. Wovon handelt Thomas Tranströmers Dichtung, könnte ein hypothetischer Lehrer fragen. Ich würde sagen, von dem Augenblick, in dem der Nebel sich lichtet. Wenn der Alltag einen kurzen Moment aufbricht und aufhört, Alltag zu sein. Das Wunderbare ist ganz nah. Es schimmert hindurch das Große, das stets nur flüchtig vorbeistreift. Und wie oft weigern wir uns, es zu sehen? Die Menschen wollen schlafen, vielleicht auch träumen. Der schwedische Dichter Lars Gustafsson. Willkommen zur langen Nacht über den Dichter Thomas Tranströmer und die Poesie. Das Werk des Dichters wurde in 60 Sprachen übersetzt.